Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, look what Peter says again. Jetzt schau, was Petrus wieder sagt. Christ suffered and died for sins once and for all. Christus hat gelitten und ist für die Sünden gestorben, ein für allemal. Innocent for the guilty. Der Unschuldige für die Schuldigen. To bring you near to God by his body. Um euch Gott nahe zu bringen. Being put to death and by being raised to life by the Spirit. Indem sein Leib getötet und durch den Geist zum Leben erweckt wurde. Now, let's stop here a little bit. Lass uns hier ein wenig innehalten. Because the next verse is a verse that 1,000 people maybe have already asked me what it means. Denn mich haben vielleicht schon 1,000 Leute nach der Bedeutung des darauf folgenden Verses gefragt. So now we're going to stop right here. Also stoppen wir genau hier. It's interesting that every time that Peter talks about that we should be willing to suffer. Es ist interessant, dass Petrus jedes Mal, wenn er darüber spricht, dass wir bereit sein sollen zu leiden, he always brings in Christ's suffering. Er das Leiden Christi erwähnt. And I think this is what transformed Peter. Ich denke, das ist es, was Petrus verändert hat. Because first he was said he was willing to Jesus to suffer for Jesus, but he really wasn't. Denn zuerst sagte er sei bereit für Jesus zu leiden, doch das war in Wirklichkeit nicht. But once he saw the true suffering of Jesus and how redemptive it was, he was willing to suffer. Als aber das wahre Leiden Jesus sah und wie erlösend es war bereit zu leiden. So Peter doesn't just say, hey, you should be willing to suffer as a good Christian. Petrus sagt nicht einfach, als guter Christ solltest du bereit sein zu leiden. He said, Christ did it. We owe it to him. Er sagt, Christus hat es getan. Wir sind es ihm schuldig. Do you know, Peter was there. Petrus war ja dabei. Remember. Erinnere dich. Peter witnessed the suffering. Petrus war Zeuge des Leidens. He watched the arrest of Jesus. Er war bei der Verhaftung Jesu dabei. He was there. He saw the crucifixion. Er war dabei. Er sah die Kreuzigung. He saw how the Jesus he loved so much suffered so horrifically. Er sah, wie der Jesus, den so sehr liebte, so grauenvoll litt. And that Jesus, whom he loved so much, did not fight to be free. Und dieser Jesus, den so sehr liebte, kämpfte nicht darum, frei zu kommen. And he was scared to stand up for that Jesus. Und hatte Angst, für diesen Jesus einzutreten. And then Peter found the redemptive, loving purpose of God. Und dann entdeckte Petrus die erlösende, liebevolle Absicht Gottes. When Jesus came back, als Jesus zurückkam, he didn't rebuke Peter. Wies Petrus nicht zurecht. He didn't say, Peter, you're disqualified. Er sagte nicht, Petrus, du bist disqualifiziert. He said, Peter, you said you would suffer for me, but you didn't. Petrus, du hast gesagt, dass du für mich leiden würdest, aber du hast es nicht getan. In the darkest moment when I really needed you, you were not there for me. Im dunkelsten Moment, als ich dich wirklich brauchte, warst du nicht für mich da. Jesus didn't do anything. Jesus hat nichts gemacht. Jesus came and had a private conversation with him. Jesus kam und führte ein privates Gespräch mit ihm. And restored him. Und stellte ihn wieder her. He said, "Listen, I love you." Er sagte, hör zu, ich liebe dich. You go ahead and feed my sheep. Geh und weide meine Schafe. The guy who ran away from Jesus because of a little bit of suffering. Der Mann, der wegen etwas Leiden von Jesus weggelaufen war, was now entrusted with the sheep by Jesus himself. Bekam nun von Jesus selbst die Schafe anvertraut. So Peter knew the redemptive purpose of God. Petrus kannte die erlösende Absicht Gottes. And you know, and here he doesn't just say suffer, but he says suffer as a response to what Christ did. Hier sagt Petrus nicht einfach nur leiden, sondern sagt leiden als Antwort darauf, was Christus getan hat. And you know, Paul says the same thing, he just puts it a little bit different. Paulus sagt das Gleiche, drückt es nur ein bisschen anders aus. In one of my favorite Bible verses in 2 Corinthians 5:15. In einem meiner Lieblingsverse in 2. Korinther 5:15. Paul says. Sagt Paulus. He died for everybody. Ist für alle gestorben. So those who live don't live for themselves anymore. Damit diejenigen, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. But for him he died. Sondern für ihn, der gestorben ist. And Peter is using different words, but he's saying the same thing. Petrus verwendet andere Worte, aber sagt das Gleiche. He's saying, look, he, the innocent, died for the guilty. Sagt, der Unschuldige, starb für die Schuldigen. He said, we owe it to him to also suffer for him. Sagt, Wir sind es ihm schuldig, dass wir für ihn auch leiden. And he understood that if it wouldn't be for Jesus' suffering, none of us could be near God. Und er verstand, dass ohne das Leiden Jesu keiner von uns Gott nahe sein könnte. Think. Überleg mal. You could not even stand in the presence of a holy God. Du könntest nicht einmal in der Gegenwart eines heiligen Gottes stehen. You know, sometimes we make the death of the cross just something. It's just like a story in history. Manchmal machen wir aus dem Kreuzestod nur eine geschichtliche Erzählung. But it's a suffering that changed everything in the history of this world. Aber es ist ein Leiden, das alles in der Geschichte dieser Welt verändert hat. Without the suffering, there would be no redemption. Ohne das Leiden gäbe es keine Erlösung. And Peter understood that. That's why he said, we really don't have an option but also to be willing to suffer for him. Petrus hat das verstanden. Deshalb sagt er, dass wir wirklich keine andere Wahl haben, als auch bereit zu sein, für ihn zu leiden. But I really like that he doesn't stop at the suffering and the death. Aber mir gefällt, dass er nicht beim Leiden und Sterben stehen bleibt. Look what he says. Schau, was er sagt. Being put to death and being raised to life by the Spirit. Getötet und durch den Geist zum Leben erweckt. Let me explain something to my friend. Ich erkläre dir etwas, mein Freund. Every Christian that I ever met wants to experience the resurrection power of Jesus. Jeder Christ, den ich je traf, will die Auferstehungskraft Jesu erleben. But nobody wants to be conformed to his death. Aber niemand will seinem Tod gleichgestellt werden. See, first comes the death, then the resurrection. Zuerst kommt der Tod, dann die Auferstehung. And as we embrace the death of Christ, we will also experience the resurrection of Christ. Und wenn wir den Tod Christi umarmen, werden wir auch die Auferstehung Christi erleben. So next time when you have to suffer because you stand up for what you believe. Wenn du also das nächste Mal leiden musst, weil du für deinen Glauben eintrittst. And then your natural human nature. Und wenn deine natürliche menschliche Natur or the devil oder der Teufel tries to tempt you to self-pity, dich zu Selbstmitleid verführen will, stop thinking about yourself. Hör auf, an dich selbst zu denken. Think about the suffering of Jesus. Denke an das Leiden von Jesus. And then you will suffer gladly also. Dann leidest du auch gerne. Remember that. Vergiss nicht. Our suffering is a response. Unser Leiden ist eine Antwort. To the suffering. Auf sein Leiden. And our suffering always will bring the victory, the resurrection power. Und unser Leiden wird immer den Sieg bringen, die Auferstehungskraft. See you tomorrow. Bis morgen.